bin verliebt, so verliebt. Sehn mich nach dir. Oh. Yeah. SB Television 27. Der Richter hat beschlossen, die Klage wird vertagt und die Akte geschlossen. Sie leben vor den Toren der Stadt in einem Eigenheim, das Selbstbeteiligung und rote Ziegel hat. Und der Lieferwagen fährt und die Kinder werden ernährt. Er kommt niemals zu spät, weil er eine heimliche Geliebte hat. Und da heißt es planen, sie hilft ihm beim Verladen dieser Kisten voller unbewussten Ahnung. Und das Leben wird sparsam, anfassen gibt's gar nicht. Sie schweigen vor dem Parklicht herum. Sie werden schon wissen warum, sie werden schon wissen warum, sie werden schon wissen warum, sie werden schon wissen warum. Annabelle und Carsten. Sie werden schon wissen warum, sie werden schon wissen warum, sie werden schon wissen warum, sie werden schon wissen warum. Annabelle und Carsten. Sie werden schon wissen warum, sie werden schon wissen warum, sie werden schon wissen warum, sie werden schon wissen warum. Annabelle und Carsten. Er wird schon wissen warum, er wird schon wissen warum, er wird schon wissen warum, er wird schon wissen warum. Carsten wird schon wissen warum. Sie wird schon wissen warum, sie wird schon wissen warum, sie wird schon wissen warum, sie wird schon wissen warum. Annabelle wird schon wissen warum. Sie mit Carsten in das Reihenhaus am Rande der Stadt eingezogen.